Erster, wenn jemand nachts einen Dieb tötet, ist er nicht schuldig. Der Dieb brach nachts ein. Zweiter, wenn es aber Tag ist, ist der Tötende schuldig. Er muss den Schaden bezahlen. Wenn er kein Geld hat, wird er verkauft. Er muss für den Diebstahl bezahlen. Dritter, findet man das gestohlene Tier lebend bei ihm? Es kann ein Rind, Esel oder Schaf sein. Dann muss er zwei Tiere zurückgeben. Vierter, jemand lässt seine Tiere frei laufen. Die Tiere fressen auf einem fremden Feld. Er muss den Schaden bezahlen. Wenn sie alles fressen, muss er das Beste geben. Fünfter, wenn Feuer ausbricht und Büsche verbrennt. Dann verbrennt es auch Getreide oder Feldfrüchte. Der Verursacher muss den ganzen Schaden bezahlen. Sechster, jemand gibt Geld oder Wertsachen zur Aufbewahrung. Es wird aus dem Haus gestohlen. Findet man den Dieb, muss er doppelt zahlen. Siebter, findet man den Dieb nicht? Der Hausbesitzer muss vor Gott gehen. Er muss zeigen, dass er nichts gestohlen hat. Achter, es geht um gestohlenes Gut. Zum Beispiel ein Rind, Esel, Schaf oder Mantel. Einer sagt, das ist meins. Beide gehen vor Gott. Wenn Gott ihn schuldig spricht, zahlt er doppelt. Neunter, jemand gibt ein Tier zum Hüten. Es kann ein Esel, Rind oder Schaf sein. Das Tier stirbt, wird verletzt oder gestohlen. Niemand hat es gesehen. Zehnter, der Hüter muss bei Jahwe schwören. Er muss schwören, dass er nichts gestohlen hat. Wenn der Besitzer das glaubt, muss er nicht zahlen. Elfter, wenn das Tier gestohlen wurde, muss er es ersetzen. Zwölfter, wenn ein wildes Tier es getötet hat. Er muss den Beweis zeigen. Dann muss er nichts bezahlen. Dreizehnter, jemand leiht ein Tier aus. Das Tier stirbt oder wird verletzt. Der Besitzer ist nicht dabei. Der Leihende muss es ersetzen. Vierzehnter, wenn der Besitzer dabei ist, muss er nicht zahlen. Wenn der Leihende ein Arbeiter ist, ist es Teil seines Lohns. Fünfzehnter, jemand verführt eine unverlobte Frau. Er muss den Brautpreis zahlen. Er muss sie dann heiraten. Sechzehnter, wenn der Vater sie ihm nicht geben will. Dann muss er trotzdem den Brautpreis zahlen. Er muss so viel Silber geben wie üblich. Siebzehnter, eine Zauberin soll nicht leben. Achtzehnter, wer mit einem Tier schläft, muss sterben. Neunzehnter, wer anderen Göttern opfert, muss sterben. Nur Jahwe soll man dienen. Zwanzigster, behandle Fremde nicht schlecht. Seid nicht gewalttätig zu ihnen. Ihr wart selbst Fremde in Ägypten. 21. Bedrückt keine Witwen oder Waisen. 22. Wenn du sie schlecht behandelst. Und sie rufen mich um Hilfe an. Ich werde sie sicher hören. 23. Ich werde sehr zornig sein. Ich werde euch mit dem Schwert töten. Eure Frauen werden Witwen. Eure Kinder werden Waisen. 24. Du leist einem armen Menschen Geld. Er gehört zu meinem Volk. Nimm keine Zinsen von ihm. 25. Du nimmst den Mantel als Pfand. Gib ihn bis zum Abend zurück. 26. Der Mantel ist seine einzige Decke. Er braucht ihn zum Schlafen. Wenn er mich ruft, höre ich ihn. Ich bin gnädig. 27. Sprich nicht schlecht über Gott. Verfluche keinen Anführer deines Volkes. 28. Gib mir deine besten Gaben. Gib mir den ersten Sohn. 29. Mache es auch mit Rindern und Schafen. 7 Tage bleiben sie bei der Mutter. Am 8. Tag gibst du sie mir. 30. Ihr sollt rein für mich sein. Esst kein Fleisch von wilden Tieren. Werft es den Hunden.